Aussprache. Lange und kurze Vokale. A21. Lange und kurze Vokale. Hören Sie die Wörter und sprechen Sie nach. A. Tag. Name. Haben. Danke. Tasche. Gast. E. Lesen. Nehmen. 10. Bett. Teller. 11. I. Wie. 7. Lieber. Zimmer. Lift. Bitte. O. Honig. Wohnen. Monat. Kommen. Woche. Doppelzimmer. U. Gut. Super. Juni. Wunsch. Null. Butter.